Soundcheck. Keyboards, Kitsch, Kadenzen, das ist der Titel der heutigen Sendung. Es geht um eine Spielart der Rockmusik, die bis heute ihre Fans hat, beziehungsweise Bands, die solche Art Musik präsentieren. Wir nennen es einfach mal Bombastrock, bei allem Vorbehalt gegenüber solchen Schubladen. Anfang der 70er Jahre erlebte diese Musik ihren Höhepunkt, und zwar in England. Damit haben wir das Feld auch abgesteckt. Alle Stücke in den nächsten zwei Stunden kommen von englischen Bands und alle sind um die 20 Jahre alt. Im Studio ist Günther Jansen. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. There behind the glass has a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Rest assured, you'll get your money's worth. Radio show, it happened at our end. You gotta see the show, it's a dynamo. You gotta see the show, it's rock and roll. Oh, right before your eyes, we will laugh to run the skies. And he laughs till he cries, and he dies, and he dies. We'll be right back. Soll keiner sagen, wir beschäftigen uns heute nur mit längst vergangenen Zeiten. In diesen Tagen erscheint nämlich ein neues Album von Emerson, Lake & Palmer, live aufgenommen vor einigen Monaten bei einem Konzert in der Londoner Royal Albert Hall. Sie können es also nicht lassen. Und dieses Phänomen der Langlebigkeit bzw. Wiederauferstehung von Gruppen wird uns im Verlauf dieser Sendung noch einige Male begegnen. Wie dem auch sei, wir spielen nur original alte Titel, eben Carnival 9-First Impression, Part 2 von Emerson, Lake & Palmer, gegründet Ende 1969. Es war eine Art Supergruppe von Musikern, die sich in ihren bisherigen Bands nicht mehr wohlfühlten. Carl Palmer, Schlagzeuger vorher bei Crazy World of Arthur Brown und Atomic Rooster. Greg Lake, Bassist und Sänger bei King Crimson, die hören wir nachher auch noch. Sowie natürlich der Tastenvirtuose Keith Emerson, vorher bei The Nice. Emerson war für die Hammond-Orgel ungefähr das, was Jimi Hendrix für die Stratocaster, also für eine E-Gitarre, darstellte. Beide traktierten ihre Instrumente auf eine ganz neue, sinnliche, manchmal ganz brachiale Art und wurden so durch diese Handhabung ihrer Instrumente Vorbilder für Legionen von Gitarristen bzw. in Emersons Fall natürlich Keyboarder. Hier noch einmal Emerson, Lake & Palmer mit Jerusalem. Life is so hard to live. Diese Sendung hat im Titel ja auch das Wort Kitsch stehen. Möglicherweise führen die beiden Stücke eben diesen Begriff Kitsch eher mit Inhalt als noch so gut gemeinte Definition oder was heißt, oder mindestens genauso gut. Adorno zum Beispiel meinte, Kitsch sei der Ausdruck des Unwahren, also das Gegenteil von wahrer, großer Kunst. Oder was man auch oft lesen kann im Zusammenhang mit Kitsch, Kitsch als Äußerung legitimer Bedürfnisse, die aber dann sentimental ins Irreale abgehoben werden. Ich reiße das hier nochmal ganz kurz an, aber es wird, glaube ich, schon deutlich, dass ein Großteil der Musik heute in der Sendung sich in irgendeinem, ja, ich sag einfach mal Kitschraum abspielt und mit wirklich erlebter Realität wenig zu tun hat, wie andere Musikspielarten, Formen, beispielsweise Blues, Punk oder Rap, die sich ja meist konkret auf eigene Erlebnisse der Sänger bzw. Musiker beziehen. Also wir bewegen uns heute mehr in einem Wolkenkuckucksheim. Die beiden Stücke waren Jerusalem von Emerson, Lake & Palmer und danach When the World Was Woken von Barclay James Harvest, hier verstärkt um ein richtiges Sinfonieorchester. Auch live haben sie das Anfang der 70er Jahre mal betrieben, Rockband zusammen mit Orchester. Auch dafür im Verlauf dieser Sendung bis drei noch weitere Beispiele. Jetzt zu einem besonders dicken Brocken. Da muss man richtig tief durchatmen, bevor man das spielt und nach dem Hören dann ebenfalls. Für manche vielleicht ist dieser Brocken gar zu unverdaulich, aber er bringt alles, was mit dem sogenannten Bombastrock zu tun hat, auf den Punkt bzw. treibt es ins Extrem. Die Rede ist von Yes und ihrem monumentalen Machwerk Tales of Topographic Oceans, einem Doppelalbum. Da ist eigentlich nur ein einziges Stück drauf, aber da nun Doppelalben, jedenfalls auf Vinyl, vier verschiedene Seiten hatten, mussten sie das gezwungenermaßen unterteilen. Das ist aber unser Glück, dann ist wenigstens dies eine Teilstück dieses endlosen Tales of Topographic Oceans immerhin auch nur 20 Minuten lang. Nämlich die gesamte Seite 1, The Revealing Signs of God, Dance of the Dawn. Und wie bei einem richtigen Klassikprogramm werde ich die Herren Musiker namentlich vorstellen. John Anderson, Gesang, Steve Howe, Gitarre, Rick Wakeman, Keyboards, Chris Squire, Bass sowie Alan White, Schlagzeug. Hier sind Yes. Dawn of light lying between silence and soul sources, chased amid fusions of wonder, in moments hardly seen forgotten, colored in pastures of chance dancing, we cast spells of child. Amused but really dark, we fled from the sea. Oh, dawn of thought transferred through moments of days and the searching earth. We feel in corridors of time, provoking memories, disjointed but with purpose. Craving penetrations of our links to the self-instructor's sharp and tender love. As we took to the air a picture of distance, dawn of our power, we are easily descending as fast as misused expression, as only to teach love, as to reveal passion, chasing late into corners, and we dance from the ocean, dawn of love. must have waited all my life for this moment. Poised with Getting old. Im Deutschlandfunk Soundcheck geht es heute um englischen Bombastrock Anfang der 70er Jahre. Das eben die extreme Verkörperung schlechthin. Die Gruppe Yes mit der Seite 1 des Doppelalbums Tales of Topographic Oceans. Monströs, ambitioniert, danach bleibt man ratlos zurück. Überwältigt von der kalten technischen Perfektion. Was wollten die Künstler uns damit sagen? Keine Antwort. Regelrecht leicht erscheint dagegen Greenslade, die Band um den ehemaligen Colosseum-Keyboarder Dave Greenslade. Es war ein Quartett mit zwei Keyboardern, dazu dann Bass und Schlagzeug, oft nur instrumental und auch eine dieser Bands, die man auf Konzerten im Sitzen verfolgte, andächtig lauschte und anschließend brav klatschte. Die Musiker taten auch nichts, um irgendeine Art Bühnenpräsenz herzustellen, technisch versiert waren sie allemal. Aber lange nicht so extrovertiert wie beispielsweise Keith Emerson. Der hatte ja vorgemacht, dass man auch als Keyboardspieler nicht auf Show zu verzichten brauchte. Hier also jetzt Greenslade und Melange. Thank you. Stück hieß Melange und die Gruppe Greenslade. Natürlich, was heißt natürlich, aber wie so vieles heute Abend original von Platte, man hört es ab und zu am Knistern und Knacken. Wir begannen diese erste Soundcheck-Stunde mit Greg Lake als Bassist und Sänger von Emerson, Lake & Palmer. Und Lake taucht jetzt noch einmal auf als Mitglied von King Crimson. Auf ihren ersten beiden Platten ist er zu hören, wofür er dann die Band verließ, King Crimson, um eben ELP, Emerson, Lake & Palmer, mitzugründen. King Crimson hat ja eine sehr wechselvolle Geschichte gehabt, was Besetzung und damit verbunden auch Stilistik anging. Längst nicht alles kann man unter Bombastrock einordnen, also das, was wir heute in diesen beiden Stunden abhandeln. Teilweise sind sie meilenweit entfernt von Bands wie etwa Yes oder Genesis. Genesis kommt nachher auch noch. Manchmal nähert es sich aber auch wieder an, wie gleich beim opulenten, quasi romantischen In the Wake of Poseidon. Komponiert natürlich von Robert Fripp, der ist eigentlich praktisch Herr King Crimson persönlich. Der war in allen Besetzungen dabei, von Anfang an, nämlich Ende der 60er Jahre bis Mitte der 80er Jahre. Hier also King Crimson, In the Wake of Poseidon. Let's go.